Text 21. Subversive Theorie, die Sache selbst und ihre Geschichte, von Johannes Agnoli. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes Agnoli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Wilhelm Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin, bis in die Gegenwart hinein zeigt Agnoli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Lesung in 15 Kapiteln, heute Kapitel 3, Eva, Prometheus, Antigone, die Subversion der Ananke. Eva, Prometheus, Antigone. Die Subversion der Ananke. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber die Vorlesung selbst will versuchen, subversiv zu wirken. Ohne Provokation gäbe es nur die bloße Anhäufung von Wissen, aber keinen Denkanstoß. Es kommt immer darauf an, ob man nur etwas wissen will oder ob man auch denken will. Wenn Politisches in einer Weise sich ereignet, die kritisierbar ist oder auch nicht, lese ich nicht die Kommentare der Frankfurter Rundschau, sondern ich lese die Welt, weil sie mich zu Antworten provoziert, zum Denken, während die Frankfurter Rundschau und die Taz mir das bestätigen, was ich sowieso denke. Und das ist kein Anlass, mich weiter damit zu beschäftigen. Die Einwände, die sich auf die Form der Vorlesung beziehen, sind etwas schwierig für mich. Ich bin lernfähig in den Inhalten und in den Umgangsformen. Lernfähig zu sein in der Art der Darstellung, dafür ist es wahrscheinlich zu spät. Jetzt komme ich zu den Missverständnissen, weil mich das doch etwas überrascht hat. Und zwar bezieht sich das Missverständnis auf meine Ausführungen über den italienischen Faschismus, von dem ich sagte, dass er eine politische Bewegung war, die nicht nur metaphorisch die Würde des Menschen mit Füßen trat, sondern die auch programmatisch von der Würde des Menschen überhaupt nichts hielt und an die Stelle des Menschen bekanntlich die Nation oder den Staat setzte. Nun sagte ich über den italienischen Faschismus, er habe der Subversion zu ihrer Würde verholfen. Das muss man richtig verstehen, wahrscheinlich habe ich mich doch missverständlich ausgedrückt. Damit wollte ich natürlich nicht sagen, dass der Faschismus etwas Positives, weltgeschichtlich Bedeutsames an sich habe. Allerdings ist es eine Ironie der Geschichte, dass der Faschismus aus der subversiven Position, aus der Situation der Subversiven eine Rechtsfigur machte. Fraglos, um sie desto härter zu treffen. Aber auf diese Weise hat der Faschismus bewusstlos, ohne den Sinn der Sache zu begreifen, doch gewissermaßen die Dialektik herausgefordert, insofern, als die subversive Vereinigung ihren kriminellen Charakter verlor. Denn das Gesetz von Alfredo Rocco, das 1926 erging, hat die politische Qualität bestimmter Straftaten anerkannt. Der Kriminelle ist nämlich kein Staatsfeind. Und wie wichtig dies ist für die Würde der Subversion, das merken wir auch heute, wo wir die Umkehrung der Verhältnisse haben, wo der Staatsfeind ein Krimineller ist. Ich habe also nicht etwa den italienischen Faschismus gelobt, sondern seine objektive Dialektik hervorgehoben. Denn in ganz bewusstloser Weise und ohne jede Absicht hat der italienische Faschismus festgestellt, dass der subversiven Vereinigung und der subversiven Tat und dem subversiven Denken eine politische Qualität zukommt, die diese Tat, dieses Denken, diese Vereinigung unterscheidet von der normalen strafrechtlich verfolgbaren Aktion. Soweit zum Faschismus. Ich habe die Kommilitonin, also die Waffenschwester, wie diese Anrede auf Deutsch übrigens heißen müsste, in dieser Sache außerdem befragt, ob da nicht eine gewisse linke Schwierigkeit mit der unbewältigten Vergangenheit vorliegt. Insofern nämlich, als man davon ausgeht, dass man den Faschismus allemal offen bekämpfen muss. Und dann bekommt man gewiss Angst, wenn man feststellen muss, dass er, wenn auch ungewollt, Brauchbares hervorgebracht hat. Man kann zum Beispiel gegen den italienischen Faschismus sagen, was man will, aber die Schulreform von 1938 war so gut, dass die italienische Republik sie unverändert übernommen hat. Heute gilt sie als demokratische Errungenschaft. Man muss also die Ängstlichkeit im Umgang mit der Vergangenheit weglassen, dann ist man eher in der Lage, auch wirklich mit der Vergangenheit fertig zu werden. Ich habe also gemerkt, dass ich mich nicht missverständlich ausgedrückt habe, sondern dass ich nicht verstanden werde. Denn ich habe eindeutig, ich wiederhole eindeutig nicht gesagt, dass der Faschismus irgendetwas Würdiges getan hätte. Ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, hat der Faschismus den Subversiven bescheinigt, dass sie keine Kriminellen sind. Die Ironie der Geschichte liegt darin. Ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, hat der Faschismus der Subversion durch dieses Gesetz eine spezifische Qualität gegeben. Er hat sie entkriminalisiert, während wir heute in unserem Rechtsstaat die Umkehrung dieses Verhältnisses haben. Der Staatsfeind, der Subversive, wird kriminalisiert. Zurück zu den Einwänden. Die Formulierung ist ein Problem für sich, das gebe ich gerne zu. Das ist das, was ich mit der Form meinte, die ich nicht mehr so einfach ändern kann. Ich habe eine gewisse Neigung, eine gewisse gefährliche Neigung, die zu Missverständnissen führt. Ab und zu Bemerkungen zu machen, die man im Allgemeinen als ironisch bezeichnet. Doch der zweite Einwand ist wichtiger. Er trifft die Sache selbst, nämlich, ich würde sehr anthropozentrisch verfahren. Das ist also kein Einwand, sondern hat wirklich mit der Sache selbst zu tun, insofern als die Zentrierung auf den Menschen zu den wesentlichen Elementen der Subversion gehört. Es ist der Mensch, der sich als Subjekt versteht, sich gegen das bloße Objektsein wehrt, in der Politik, in der Religion, in der Philosophie, als Einzelner, als Gruppe, als Masse. Man kann sagen, dass die Subversion als solche das schlechthin menschliche Phänomen ist. Der Mensch wendet sich dagegen, Spielball der göttlichen Allmacht zu sein. Dort ist er Gegenstand, Objekt. Ebenso Objekt ist er als Knecht des Herrn, ganz gleich, ob wir das gesellschaftlich oder religiös fassen. In der Politik ist er nie Mittelpunkt der Politik, wie die Parteien sagen, sondern er ist ein Mittel der Politik, etwa im Wahlakt als bloßes Mittel der Machtverteilung der Parteien untereinander. Und Objekt bleibt er vor allem, wenn er bewusst in Unwissenheit gehalten wird, sei es institutionell, sei es in Denksystemen von Geboten und Verboten. Dagegen subvertiert der Mensch. Subversion gegen die Natur findet einfach nicht statt. Man kann sich gegen die Natur wehren, wenn sie Purzelbäume schlägt, aber die Natur zu subvertieren ist nicht möglich. Umgekehrt gibt es in der heutigen Situation eine andere Form der Subversion, die mit der Natur zu tun hat. Das ist die Subversion nicht etwa gegen die Natur, sondern die Subversion für die Natur. Die Subversion gegen Denksysteme, gegen politische und ökonomische Systeme, die die Natur bedrohen und damit immer auch den Menschen. Im Zusammenhang mit der Geschichte der Emanzipation ist häufig gesagt worden, dass der Zeitpunkt des Übergangs zum bewussten Menschen gekennzeichnet sei durch den Übergang vom Mythos zum Logos, vom Glauben zum Denken. Das kann heute durchaus wiederum Gegenstand eines Missverständnisses sein. An sich ist es nicht problematisch zu sagen, die Emanzipation beginne mit dem Übergang vom Mythos zum Logos. Heute wird es jedenfalls um die drei klassischen Fälle von Subversion innerhalb des Mythos gehen, die im Allgemeinen nur am Rande oder überhaupt nicht als subversive Ereignisse begriffen werden. Denn die Gegenwart steht eher unter den Auspizien eines Rückfalls in den Mythos oder gleich in die Mythologie und die von mir angedeutete Linie der Emanzipation als Unikum der Ratio, als Unikum der Vernunft, wird grundsätzlich in Frage gestellt. Bei mir tritt die Theorie als solche schon subversiv auf. Umsturz der gottgewollten kosmischen Ordnung, Aufbegehren gegen die Ananke, gegen die objektiven Zwänge. Ananke heißt auf Deutsch Schicksal, notwendige objektive Zwänge. Heute aber sieht man, wenn von Subversion und Emanzipation gesprochen wird, rot, wo man lieber grün sehen möchte. Und anstelle der Ratio möchte man gerne die andere Position setzen. Andere Werte, andere Zustände und Umstände, die Innerlichkeit. Die Innerlichkeit, die Sinnlichkeit tritt immer stärker hervor, aufgrund des Unwissens wohl, dass der Sinnlichkeit alle Rationalität ausgetrieben worden ist im Laufe der Geschichte. Das Gefühl, das Herz und vor allem die Sinne scheinen an die Stelle der von mir so gelobten und geforderten Ratio zu treten. Sie sollen schon für sich das Gute sein. Das Schlechte verlagert sich auf den wissenschaftlichen Gebrauch des Verstandes. Ein Gebrauch, der aber interessanterweise aller rationalen Kontrolle sich entzogen hat. Da haben wir wieder die Rationalität. Sie ist keineswegs das, was gemeinhin instrumentelle Vernunft genannt wird. Das bedeutet, dass Technik, die Wissenschaft instrumentell zur Zerstörung missbraucht, verbirgt die Tatsache, dass gar keine Ratio dahinter steht. Es handelt sich mehr um eine wissenschaftlich-technische Tätigkeit, die weitgehend durch Emotionen, Ehrgeiz, wissenschaftlichen Ehrgeiz vorangetrieben wird, bedingt durch Irrationales. Denn irrational ist der Machthunger, der in der Wissenschaft eine Rolle spielt, irrational ist vor allem der Mehrwerthunger, der die Ökonomie vorantreibt. Weiteres ist im Kapital von Marx mühelos nachzulesen. Aber auf der anderen Seite darf an Goethe erinnert werden, der im Faust den Mephisto sagen lässt, verachte nur Vernunft und Wissenschaft und du bist dem Teufel bald ergeben. Wir müssen also bedenken, dass bei aller Kritik an der Form der Rationalität, wie wir sie kennen, wir es hier mit einem irrationalen Problem zu tun haben. Wir können von der Irrationalität der Akkumulation, der akkumulativen ökonomischen Logik sprechen, die sich zweifellos der Ratio bedient, die Ratio aber zurückwirft in ein Dienstverhältnis mittelalterlicher Prägung. War im Mittelalter die Ratio ein Knecht, eine Magd der Philosophie, so wird heute die Ratio wie alle Theorie zu einer Magd der Herrschaft gemacht. Gewiss hat die moderne Naturwissenschaft die Büchse der Pandora geöffnet. Aber man muss doch sehen, dass zwar allerhand Übel herauskam, dass man aber trotzdem vorsichtig sein muss bei der Untersuchung des Verhältnisses zwischen der Ratio und dem, was tatsächlich passiert. Man spricht etwa von der Entfesselung des Atoms, davon, dass der Mensch die Natur beherrschen wolle und daher das Atom gespalten habe, von der Befreiung gewissermaßen des Anorganischen. Aber in Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt. Was die Atomforschung getrieben hat, war die Entfesselung von Kräften, die in der Natur durchaus, wenn auch in gebundener Weise, vorhanden waren. Und ihnen, diesen nicht mehr gebundenen, sondern entfesselten Kräften, ist der Mensch nun preisgegeben. Dagegen, wie gesagt, ist Subversion durchaus möglich. Insofern sprach ich vorhin davon, dass Subversion nicht gegen die Natur stattfinden kann. Die Subversion für die Natur besteht eben darin, dass man dieses spezifische Verhältnis aufkündigt. Es ist die radikale Kündigung eines Verhältnisses, das die Menschen der Gefahr aussetzt, ins Anorganische zurückzufallen. Was das bedeutet, brauche ich nicht näher zu erklären. Es gibt allerdings auf der anderen Seite eine innige, versteckte Verwandtschaft zwischen dem nuklearen Wahn, der uns ins Anorganische zurückstoßen lassen könnte, und einer sehr besonderen Form des romantischen Todestriebs. Wenn vom romantischen Todestrieb die Rede ist, so ist das nicht zu verwechseln mit dem Todestrieb Freuds. Ich denke eher an Novalis Hymnen der Nacht, an die Todessehnsucht, die in der deutschen Romantik zutage trat. Die Sehnsucht nach der Vereinigung mit der Mutter Natur. Gottfried Benn hat diese Stimmung auf den Begriff gebracht. Was möchte er sein? Ein Klümpchen Lehm im warmen Moor. Das ist das Zurückströmen in die Naturhaftigkeit, der Rückfall ins Anorganische. Dagegen ist Subversion notwendig, denn das ist ein Rückfall in den Zustand des Nicht- oder Noch-Nicht-Menschen oder des Nicht-Mehr-Menschen. Dem steht nicht nur der Logos entgegen, sondern dem kontrastiert, dem Logos vorgelagert, auch der Mythos. Denn noch bevor die Theorie als solche in Europa selbstbewusst auftrat, noch bevor also im antiken und auch modernen Sinne des Wortes Philosophie entstand, bevor Wissenschaft auftauchte und bevor die Subversion gewissermaßen eine bewusste Handlung war, die sich unmittelbar verknüpfte mit der Arbeit des Logos, finden wir im Mythos auch einige subversive, epochale, also an die bestimmte mythische Epoche gebundene Rationalität. Freilich handelt es sich hier um eine negative Rationalität. Einer der interessantesten Aspekte der Subversion liegt wahrscheinlich eben darin, dass die entfaltete Rationalität oft negativ ist. Die Negation ist des Pudels Kern, und damit ist nicht die Negation der Negation nach Hegel gemeint, die in Versöhnung sich auflöst, sondern die sogenannte einfache und oft als abstrakt denunzierte Negation sans phrase, das heißt die Negation im Urzustand, die Negation, die das Vorhandene, das Verkrustete, die Altbewährte durch nichts als durch ihre Dauer gerechtfertigte Knechtschaft zerstören will. Die Negation, teils dem Logos vorgelagert und emblematisch auch die Richtung angebend, die dann tatsächlich auch das Denken der Subversion einschlagen wird. Natürlich ist der Mythos keine Theorie im modernen Sinne. Der Mythos schildert ein Ereignis, in dem er in der Sprache des Heroenzeitalters gesellschaftliche Inhalte vermittelt. Er ist zwar keine Theorie, aber im Ereignis selbst kündigt sich in der Tat die fundamentale Absage an. Die Absage an Gebote, an Verbote, an Staatsgesetze. Die Absage an all die Prinzipien, Strukturen und Schemata, die den Menschen den Zugang zu einem humanen Leben versperren, versperren wollen oder auch bewusstlos versperren. Mit anderen Worten, schon im negativen Mythos, vor Beginn des logischen Denkens, bäumt sich der Mensch gegen die Einsperrung auf. Er ist eingesperrt in den Verzicht auf Genüsse, die nur den Göttern vorbehalten sind. Er ist eingesperrt in die das Subjektive tötende Gesetzestreue. Drei dieser Mythen sollen nun Thema sein, obwohl es natürlich noch andere dieser negativen Mythen gibt. Sie melden sich gleich zu Beginn der sogenannten europäischen, genauer mittelmeerländischen Geschichte und ihrer Kämpfe zu Wort. Es ist mir aus schlichter Ignoranz nicht bekannt, ob sich auch in der Edda oder im Nibelungenlied derartig negative Elemente finden können. Ich finde sie im Gilgamesch-Epos. Gilgamesch, der sagenhafte König von Uruk in Babylonien, gegen Ende des 2. Jahrtausends. Hier sind Elemente der Rebellion enthalten und in der Urphase der Rebellion Elemente der Subversion. Wir bleiben also im Mittelmeerraum. Hier finden wir, dass die Humanität begründet wird von drei mythischen Gestalten: von der biblischen Eva, vom Griechen Prometheus und von der Griechin Antigone. Es ist nicht nur der Aufstand gegen die Gottheit, der dieser Erscheinung sowohl in der griechischen wie in der christlichen Mythologie zugrunde liegt. Allen drei Fällen ist gemeinsam das Aufbäumen, das Aufbegehren, die Negation des Bestehenden, die Negation des Gebots, des Verbots und die Negation des politischen Gesetzes, des gesellschaftlichen Gesetzes. Man kann sagen, dass die Humanitas auftaucht als eine Form des Austritts aus dem pflanzlichen Dasein und als Abwehr des Untergangs, dem die Menschheit sonst ausgeliefert wäre. Als Austritt aus dem pflanzlichen Dasein also, als Absage und Abwehr gegen den Untergang beginnt die Subversion. Umsturz gegen den biblischen Gott, Umsturz gegen die von Zeus gewollten Zustände. Es geht zweifellos in allen drei Fällen um eine Situation des Bruchs. Womit da bewusst gebrochen wird, ob zwar in mythischer Sprache, das ist modern gesprochen die Fremdbestimmung des Menschen, das reine Objektsein, die durchgängige Fremdherrschaft über den Menschen. Gott ist der Schöpfer und seine Geschöpfe sind seine Gegenstände. Nicht viel anders ist es bei den Griechen. Die Ananke, die göttliche, die große Notwendigkeit des Schicksals, ist die Kraft, für die der Mensch nur ein Spielzeug ist. Auf der einen Seite ist also der Mensch hilflos Zwängen ausgeliefert. Er existiert dumpf und unwissend im paradiesischen Zustand, er taumelt blind durch die Weltgeschichte oder er ist, wie bei Antigone, der Willkür eines größenwahnsinnigen Königs ausgeliefert. Was diese drei Gestalten wagen, ist der Aufstand gegen die ursprüngliche Enteignung und Spaltung, die bis auf den heutigen Tag besteht. Bert Brecht nennt es die Spaltung der Menschheit durch zwei besondere Formen des Monopols. Auf der einen Seite das Monopol des Wissens. Der Mensch wird aus dem Wissen hinausgedrängt oder gar nicht zugelassen. Auf der anderen Seite das Monopol des Genusses und des aufrechten Ganges, des freien und glücklichen Lebens. Ein Monopol, das in der griechischen Mythologie die Götter innehaben. Es handelt sich also um die urtümliche Teilung in die einen, die im Licht, und die anderen, die unsichtbar im Schatten leben. In der griechischen Mythologie sind die Götter immer Lichtgestalten. Die Lichterwelt ist die Welt der Götter. Genauso wie in der biblischen Mythologie das große Licht von Gott kommt. Gegen diese Verteilung setzt sich die Subversion durch. Eva folgt der Schlange und pflückt den Apfel. Prometheus raubt listig dem Zeus das Feuer und gibt damit den Menschen eine Überlebenschance. So ist das im Mythos. Dass die Macht damals, wie so oft, obsiegte, ist bekannt. Dass die Rache der Herrschaft auf den Fuß folgte, ebenfalls. Antigone beging Selbstmord, Eva wurde mit Adam, der ihr zugedacht war, aus dem Paradies vertrieben und Prometheus wurde wegen seines Frevels an den Kaukasus geschmiedet. Eva also gehört in die Geschichte der Subversion. Aber warum Antigone? Man könnte sagen, Antigone gehöre zur Geschichte der Rebellion, des Aufstands und des aufrechten Ganges. Aber was hat sie mit der Subversion zu tun? Antigone, Tochter des Ödipus, weigerte sich, obwohl im Dienst des Kreon stehend, ihrem König zu gehorchen und ihren Bruder nicht zu beerdigen. Kreon hatte seine Beerdigung verboten, die doch zugleich göttliches Gebot war. Man könnte sagen, dass Antigone die erste mythisch-literarische Gestalt des Widerstands gegen das Gesetz ist. Sie ist insofern literarisch, als Sophokles ihr Schicksal zur Tragödie gestaltet hat. Aber es handelt sich bei Antigone nicht nur um die religiöse Frage, darum, dass Antigone das göttliche Recht gegen das menschliche Gesetz vertritt. Denn das, was Antigone und Sophokles göttliches Recht ist, ist etwas anderes, etwas, das mit Humanitas zu tun hat, ist nichts anderes als die Verwirklichung eines subjektiven Rechts gegen das Objektive des Gesetzes. Insofern wurde gegen das objektive Gesetz verstoßen und eben hierin besteht die Subversion. Denn hinter subversiven Umtrieben steht meist der Kampf für die Verteidigung der subjektiven Rechte gegen objektive Rechtssysteme, bis auf den heutigen Tag. Das gehört keineswegs der Vergangenheit an und betrifft auch nicht nur bestimmte Regionen der Welt, sondern ist etwas Allgemeines und Universelles. Eva ist dennoch das erste weltgeschichtliche Symbol der Emanzipation. Sie subvertiert schon deshalb, weil sie handelt. Sie handelt, sie folgt der Schlange und pflückt den Apfel. Sie handelt, obwohl sie ein Abgeleitetes ist, ein Geschöpf Gottes. Das ist das Eigentümliche an dieser Gestalt, dass sie im doppelten Sinne abgeleitet ist, abgeleitet aus der Rippe Adams und abgeleitet zugleich aus der hierarchischen Struktur der ursprünglichen paradiesischen Familie. Also aus dem Zustand doppelter Ableitung und Fremdbestimmung subvertiert sie die Ordnung. Die Ordnung liegt im Verbot, das untersagt, vom Baum der Erkenntnis zu essen, im Verbot des Wissens. Was sagt die Schlange? Isst den Apfel, und ihr werdet sein wie Gott, wissend des Guten und Bösen. Das aber sollte das paradiesische Paar nicht wissen dürfen, denn Gott pochte auf das absolute Monopol des Wissens. Auch deshalb ist Eva die Verkörperung der ersten Subversion, weil Adam das Gegenprinzip verkörpert. Er verkörpert, was schon das pflanzliche Dasein genannt wurde, das glückliche, organische Dasein, das tollpatschige, gedankenlose Leben, ganz Paradies, ganz Natur. Adam ist die Unschuld vom Lande. Er kann hören, aber er hört nur die Stimme seines Herrn. Er ist unmittelbar zu Gott, gerade als paradiesischer Mensch. Eva hört Gottes Stimme nicht, sie vernimmt die Stimme der Ratio, ausgerechnet jene Stimme, die die Feministinnen dem Manne zuschlagen. Warum soll der Mensch im Zustand der Unbewusstheit gehalten werden? Diese Eroberung von Wissen setzt sich in der christlichen Tradition fort, wenn auch nur sehr sporadisch und am Rande der Entwicklung, in bestimmten Sekten. Vor allem bei den Katharern, die als Spätfolge einer der ersten großen Häresien begriffen werden können, der Ophiten im Urchristentum des 2. Jahrhunderts. Ophis heißt auf Griechisch die Schlange. Die Sekte der Ophiten interpretierte also die Schlange in einer Weise, die gewissermaßen den subversiven Charakter der Handlungsweise Evas bestätigt. Und die Schlange, die für die Griechen das Symbol der Weisheit war, vertritt für die Ophiten den wahren Gott. Das alles mag heute an der Schwelle zum dritten Jahrtausend belanglos sein, aber es gibt doch Aufschluss über die Entwicklung von Denkmotiven. Denn nur ein falscher Gott, Demiurg genannt, nur ein böser Gott kann den Menschen verbieten zu wissen, was gut und böse ist. In der fantasiereichen Häresie der Ophiten ist die Schlange daher nichts anderes als die Ankündigung des wahren Gottes, Christus, der den Menschen in der Bergpredigt etwa mitteilt, was gut, was böse, was zu tun, was zu lassen ist. Interessant ist übrigens auch die ganz unterschiedliche Deutung, die den Sekten in einschlägigen Lexika zuteil wird. Für das eine bedeutet die Subversion nur Umsturz und Zerstörung, für das andere Lexikon zwar auch, aber es ergänzt noch im weiten Sinne Innovation. Das eine Lexikon berichtet von den Ophiten, sie seien eine Sekte gewesen, die das Prinzip des Bösen, die Schlange, gegen den himmlischen Gott vergöttert habe. Das andere sagt korrekterweise, es handle sich um eine Sekte, die in der Schlange das Prinzip des Guten erkannt und die deshalb die Schlange vergöttert habe. Aber Parteilichkeit ist eben ein historisches Phänomen. Ob Antigone wirklich in den Zusammenhang der Subversion gehört? Zu Recht ist gesagt worden, Antigone folgt dem göttlichen Gebot, den Bruder zu beerdigen, und dagegen steht das weltliche Gesetz Kreons, des Königs. Das ist die Sprache der Zeit. Was damals göttliches Gebot hieße, nennt man heute Menschenrecht. Wir müssen diese Übersetzungsarbeit schon selbst leisten, sonst wüsste man weiter nichts, als dass Eva ein Stück von Adams Rippe war. Auch bei der Beschäftigung mit dem Mittelalter hat man die Sprache der Zeit zu respektieren. Die religiöse Identität eines Thomas Müntzer etwa darf nicht verfälscht werden, indem gesagt wird, er sei im Grunde gar kein Christ, sondern ein Revolutionär gewesen. Nein, als Christ war er revolutionär. Für Antigone folgt daraus, dass, was in der weltgeschichtlichen Perspektive das Recht der Humanitas ist, bei ihr als Geltung des göttlichen Gebots erscheint. Hier merkt man den Unterschied zum Gebot des biblischen Gottes. Denn der biblische Gott spricht nicht das Gebot aus, ein Recht zu verwirklichen, das Recht der Beerdigung, sondern er verbietet, dass der Mensch das Wissen dessen erlangt, was gut und was böse ist. Es ist kein Gebot, sondern ein Verbot. Gegen dieses Verbot verlangt Eva etwa die Teilhabe am Wissen. Dieses Recht ist dem biblischen Gott deshalb so gefährlich, weil im gleichen Moment, in dem der Mensch über die Fähigkeit zur moralischen Unterscheidung verfügt, das Herrschaftsverhältnis zwischen dem Herrn, der weiß, der daher der Herr ist über Leben und Tod, und seinem Geschöpf plötzlich umschlägt. In eben dem Augenblick nämlich, in dem das Wissen erlangt wird, verliert Gott im Grunde jede Existenzberechtigung. Das war die Botschaft der Schlange, der Grund des göttlichen Zornes. Dieses Motiv kehrt in der Aufklärung wieder. In der Renaissance ist es zwar schon vorhanden, doch erst die Aufklärung sagt unumwunden, dass Gott nicht mehr zu existieren braucht und überflüssig wird, wenn der Mensch weiß, was gut und böse ist. Prometheus gehört schon zur Geschichte der Menschheit, nicht zum biblischen Ursprung der Welt. Zuvor wurde gesagt, dass die Götter das Recht des aufrechten Ganges für sich monopolisierten. Prometheus nun eignet sich dieses Recht an, doch überdies verkörpert er ein weiteres. Im Mythos des gestohlenen Feuers steckt auch Ökonomisches, das später in der Französischen Revolution mit voller Wucht zum Durchbruch kommen wird. Das Recht nicht nur auf Überleben, auf die physische Subsistenz, sondern das Recht auf ein besseres, gar auf ein gutes Leben. Wir müssen den Mythos daher nicht nur so interpretieren, Prometheus habe das Feuer deshalb gestohlen, weil die Menschen auf die Götter neidisch seien, sondern es ging tatsächlich darum, den Menschen ein Leben zu ermöglichen, das dem entspricht, was heute Humanitas oder Humanität genannt wird. Darin besteht das subversive Element in der griechischen Mythologie. Da wird nicht nur Zeus in die Schranken verwiesen, auch er ein Herr über Leben und Tod, sondern das Objekt-Subjekt-Verhältnis selbst wird umgestürzt. Die Schranke zwischen Gott und Mensch wird niedergerissen, indem nämlich der Mensch den gleichen Zugang zu den Genüssen hat wie die Götter. Und mit der Möglichkeit des Menschen, den Göttern etwas wegzunehmen, was ihm nach den objektiven Gesetzen der Ananke nicht zusteht, werden die Macht des Schicksals wie auch die Blindheit des menschlichen Schicksals gebrochen. Was die Ananke, die Notwendigkeit ist, ist vom Mythos des Ödipus her bekannt, der inzwischen leider zum Komplex verkommen ist. Ödipus ist, das ist das Tragische an ihm, nicht etwa ein bewusster Täter. Er begeht einen Mord, der sich in der griechischen Tragödie Kraft unmenschlicher Notwendigkeit ereignet. Das Schicksal behandelt den Menschen als seinen Spielball. Ödipus weiß bekanntlich nicht, dass es der eigene Vater ist, den er tötet, und er weiß überdies nicht, dass es seine eigene Mutter ist, die er heiratet. Er ist das bewusstlose Opfer eines Gesetzes, das ihm nicht nur fremd ist, das ihm sogar tatsächlich unbekannt ist, dem er sich also unmöglich entziehen kann. Eine ähnlich tragische Verstrickung stellt meines Erachtens auch die völlig verkannte Gestalt des Judas im Neuen Testament dar. Judas ist ebenso nichts anderes als ein Werkzeug des Schicksals, weil der allmächtige Gott in seinem unerforschlichen Ratschluss einmal entschieden hat, dass Christus von einem der Jünger verraten werden sollte, musste einer dies Urteil vollstrecken. Etwas anderes wäre unvorstellbar gewesen. Judas war im Grunde, wie Ödipus auch, nichts als ein Opfer des göttlichen Willens. Wie gesagt, die Rache der Macht blieb nicht aus. Eva war, auch nachdem sie die Ratio entdeckt hatte, der göttlichen Übermacht ausgeliefert. Sie blieb Gott untertan und Gott übertrug seine unbeschränkte Diktatur auf den Mann, auf Adam, der eigentlich am liebsten weiter gottgefällig in der ratiofreien paradiesischen Natur und Natürlichkeit fortvegetiert hätte. Wer Feminist ist, könnte daher auf den Gedanken kommen, dass Adam es Eva bis auf den heutigen Tag nicht verziehen hat, durch sie aus dem paradiesischen Zustand vertrieben worden zu sein. Das Faszinosum an der Gestalt Evas ist, dass ausgerechnet die Frau als die Kraft auftritt, die den soeben erschaffenen Menschen aus der zwar fürsorglichen, aber doch eher totalen Belagerung durch die Natur herausreißt. Das ist das erste mir bekannte Indiz menschlicher Subjektivität, die sich gegen das Prinzip der bloßen Kreatürlichkeit stellt. Prometheus geht noch einen Schritt weiter. Auch er wird bestraft, aber er nimmt es nicht hin. Er erklärt den Göttern den Krieg. Mit einem Wort: All den Göttern bin ich ein Feind. Das ist die Feinderklärung, die Kriegserklärung gegen die Götter. Und als Hermes, der Gott der Liebe und des Handels, ihn bemitleidet und ihn auffordert, doch nachzugeben, das Feuer zurückzugeben und also aus den Ketten des Kaukasus befreit zu werden, antwortet Prometheus: Höre es deutlich, Hermes. Nimmer möchte ich mein Jammerlos mit einem Frondienst tauschen. Schöner ist es, an den Fels gekettet zu sein, denn als treuer Bote dem Vater Zeus zu dienen. Dies also ist das eigentlich subjektive Element. Lieber im Leiden leben und in Ketten als in Fröhlichkeit leben, aber als treuer Bote dem Zeus dienen zu müssen. Das heißt, und daher ist vom aufrechten Gang die Rede, Prometheus will nicht, dass der Mensch ein Diener, ein Knecht, ein Sklave sei. Das ist auch der Grund, warum Karl Friedrich Marx, so hieß er als junger Student in Berlin, im März 1841 in der Vorrede zu seiner Dissertation über die Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie schreiben konnte: Prometheus ist der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender. Es beginnt also mit Prometheus die Philosophie schlechthin, als der bewusste Versuch, die Freiheit zu denken und zu leben. Hierin ist schon der Gedanke enthalten, dass der Aufbruch der Humanität zu sich selbst in Form der ursprünglichen Subversion gegen das Gegebene in mythischen Urzeiten liegt und bis in die Anfänge der Geschichte zurückzuverfolgen ist, also noch vor dem Durchbruch des Logos stattfand. Prometheus, Eva und auch Antigone sind also die Vorboten der Denksubversion. Von hier aus geht es mitten hinein in die Theorie der Subversion, womit aber auch gemeint ist in die Anfänge des Subvertierens hinein. Dabei sind zwei Phänomene zu beachten. Wenn gesagt wird, die Theorie träte als Subversion auf, so ist das durchaus wörtlich gemeint. Sobald die Theorie sich als solche zu formulieren begann, in der griechischen Geschichte, in der Geschichte der mittelmeerländischen Philosophie bei Thales von Milet, begann sie immer schon Gedanken zu fassen, die nicht dem Mythos, die nicht den Überlieferungen entsprachen. Wenn Thales von Milet in seiner tiefgründigen Naivität zum Beispiel sagt, das Wasser sei das Prinzip aller Wirklichkeit, so ist heute leicht lächeln. Diese Arroganz wird jedoch sogleich vergehen, liest man Heumer von Dittfurts Buch »Am Anfang war der Wasserstoff«. Aber es ist weder Dittfurt noch die moderne Wissenschaft, die das entdeckt haben, sondern Thales von Milet. Ähnliches gilt für Anaximander und Anaximenes. Und das bedeutet für uns, dass weder die Götter noch irgendeine mystisch gefasste, in göttlicher Gestalt erscheinende Natur Prinzip der Welt, Prinzip der Wirklichkeit sind, sondern dass die Natur sich selbst ihr Prinzip ist. Das galt schon damals als Gottlosigkeit. Was diese ersten sogenannten Vorsokratiker, diese Naturphilosophen in ihren Kosmogonien dachten, das war der Anfang. Sie versuchten, die Welt zu erklären, ohne sich noch Gedanken darüber zu machen, ob die Götter etwas damit zu tun hätten oder nicht. Den eigentlichen Schnitt werden dann die Sophisten vollziehen. Bei ihnen finden wir zugleich mit der ersten Aufklärung der Geschichte, nicht der Weltgeschichte, auch die erste begrifflich konkrete Form dessen, was Subversion zu sein hat. Wenn auch einschränkend hinzuzufügen ist, dass nicht alle Sophisten subversive Gedanken hegten. Und gehört nicht auch der Teufel in die Geschichte des Subvertierens? Wir haben schon gesehen, dass ein Unterschied besteht zwischen den beiden schon erwähnten Lexika, wenn vom Teufel die Rede ist. Dem einen Lexikon, das, dem die Subversion nur zerstörerisch ist, wurde die Schlange vom Teufel geschickt. Es wäre auch die Frage zu stellen, ob nicht der Teufel eine viel sympathischere Gestalt ist als der liebe Gott. Nicht von ungefähr hieß er Luzifer, der Lichtträger. Nicht zufällig hat daher Goethe versucht, den Teufel zu vermenschlichen. Er ist zwar der Geist, der stets verneint, ist tatsächlich die Negation, von der die Rede ist, aber er ist auch der Geist, der stets das Gute schafft. Was er Böses getan hat an Faust, das hat Faust zugrunde gerichtet. Aber am Ende hat Faust sich wohlgefühlt in seinem Ruin und er ist gen Himmel gefahren. das ewig Weibliche hat ihn hinangezogen. Aber die Frage nach der diabolischen Lichtgestalt ist faszinierend, weil tatsächlich in vielen, ob zwar marginalen Häresien des Mittelalters, häufig etwas präsent ist, was nichts mit dem heutigen Satanskult zu tun hat. Die Umkehrung, die Umkippung des Verhältnisses zwischen Jehova, dem biblischen Gott, und dem Teufel. Den Ophiten galt die Schlange schon als Vertretung Luzifers, aber als eines von Gott aus seiner Allmacht zu Unrecht gestürzten Engels. Mit anderen Worten, für diese Variante der Häresie war Luzifer im Recht, aber er hat etwas getan, was Gott unmöglich akzeptieren konnte. Er wollte, modern gesprochen, die berühmte Mitbestimmung. Er beanspruchte seine Teilhabe an der Schaffung der Welt, dafür wurde er bestraft. Gewiss sind das Mythen, doch der polnische Papst ist der Ansicht, und er kämpft seit Jahren dafür, dass der Teufel als Wirklichkeit anerkannt wird. Aber damit ist die Frage immer noch nicht geklärt, ob die Wirklichkeit tatsächlich böse ist oder ob das Böse nicht aus der Umkehrung des Verhältnisses folgt. So viel zum Teufel. Und was ist mit Hiob, einer anderen, vielleicht einschlägigen Gestalt? Ist subversiv, wer von Gott Rechenschaft fordert, wer als Geschöpf seinen Urheber belangen will? Das mag vielleicht keine Subversion, aber immerhin Rebellion sein, denn es kam bis dahin in der Bibel niemals vor, dass jemand von seinem Gott verlangt, er solle sich rechtfertigen. Aber wie gesagt, die Subversion ist nicht die Rebellion, sondern sie ist die Vorbereitung zur Rebellion. Die Subversion findet statt, wenn die Situation nicht revolutionär ist. Eine ebenso wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, funktioniert das überhaupt? Was passiert nach einer Revolution? Kann es dann noch Subversion geben? Oder ist das dann Konterrevolution? Die Kommune von Kronstadt 1921 zum Beispiel, die Enragés der Französischen Revolution zum Beispiel, waren die Enragés, als sie damit anfingen, gegen die Jakobiner Opposition zu treiben, nicht das eigentlich subversive Element, das erst viel später zum Tragen kam und dann, nach Marx zumindest, in die Arbeiterbewegung einfloss, das heißt in den Verteilungskommunismus? Übrigens ist es das, was die Subversion ausmacht. Gerade bei den Enragés, nämlich bei Leclerc, haben wir gewissermaßen die moderne Fassung der Subversion von Prometheus. Leclerc sagte, »Was heißt denn Gleichheit vor dem Gesetz? Was heißt hier Gleichheit des Eigentums? Was wir Enragés verlangen, ist die Gleichheit der Genüsse. Ein jeder hat das Recht zu genießen. Das ist wirklich Gleichheit. Eine Forderung, die allerdings nicht ohne Sprengkraft ist. Die Gleichheit der Genüsse wird dann später von Marx in seiner Kritik am Gothaer Programm von 1875 übernommen, als die neue, nicht mehr bürgerliche Form der Gleichheit. Die bürgerliche Form der Gleichheit ist die Gleichheit vor dem Gesetz oder, jakobinisch gesprochen, die Gleichheit des Kleineigentums. Marx dagegen versteht unter der Gleichheit das gleiche Recht eines jeden, seine individuellen Bedürfnisse zu befriedigen.